Freue fängt schon im Kleinen an. Nur durch Treue wird man ein Mann. Heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein. Heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein. Halb für Gott und halb für die Welt ist, was Gott und der Welt nicht gefällt. Heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein. Heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein. Halber Wille ist ganzer Verzicht, halbe Menschen gefallen Gott nicht. Heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein. Heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein.